ist hier, wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist der? Ein paar Prints und ein paar Poster, aber das ist. Was soll das denn? Ich kann mich noch daran nicht mehr alle anderen. Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift drin? Das ist alles so eine Komfortzone. Thank you.